Hass und mein Spaß, nichts davon eingebüßt. Meine Liebe und Leidenschaft, nichts eingebüßt. Nicht angepasst, ich bin anderer Meinung und wenn's euch nicht passt, ich sage, was ich denke, es ist mein Leben. Ich werd mich nicht ändern und ich bin dagegen. Natürlich werden wir älter, ist doch ganz normal. Ob 30 oder 40, völlig scheißegal. Was wir aus uns machen, liegt an uns allein. Ich mach mich jetzt gerade, dann kriegen sie mich nicht klein. Natürlich werden wir älter, ist irgendwie ganz normal. Ob 30, 40, völlig scheißegal. Was wir aus uns machen, das liegt an uns allein. Ich mach mich gerade, dann kriegen sie mich nicht klein. Mein Hass und mein Spaß, nichts davon eingebüßt. Mein Herz und mein Schmerz, nichts davon eingebüßt. Meine Liebe und Leidenschaft, nichts davon eingebüßt. Ich hab von all dem nichts eingebüßt. Von meiner Wut, meinem Hass, meinem Zorn, meinem Spaß, meinem Ärger, meine Kraft, meine Leidenschaft, meinem Groll-Aversion, Trotz und Rebellion, meine Wucht, Energie.